ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Sie Dealer, Mörder, Verbrecherbanden, sie blinde Justiz in deutschen Landen. Deutschland, wach auf, sie kalt im Sponnen, dich in dieser Zeit von Trauer, Gier, Zwietracht und Leid. Es waltet düstere Macht im Land. Ach Deutschland, erblick deine Schand. Deutschland, wach auf. Ein Mantel, der Verdammnis waltet. Die Last des Feindes drückt dich schwer. Die Seele deines Volkes zerspaltet. Ach Deutschland, es schmerzt so sehr. Deutschland, wach auf. Die Kraft, die Glut ist lang erkaltet. Und mancher wurde feig und träg. Aus Recht wurde Unrecht umgestaltet. Bald zu spät. Deutschland, wach auf. Das Wort wird uns allein nicht bringen. Die Freiheit, Hoffnung und das Glück. Nur wenn der Kampf wird uns umschlingen, dann heißt es Freiheit. Drum lass die Feigen feige sein. Wer zweifeln steht, der bleibt ein Knecht. Sieht klar das Ziel, trotz Schleierschein. Wahrheit bleibt Wahrheit und Recht bleibt Recht.